Ende September wird es in Deutschland interessant. Denn am 24.09. wird der Bundestag gewählt. Dann entscheidet sich, welche Parteien Deutschland für die nächsten 4 Jahre regieren werden. Vor jeder Wahl gibt es die spannende Frage, wer wird gewinnen? Damit Sie mit Ihren Freunden und Bekannten über die Wahlen sprechen können, stellen wir Ihnen in diesem Spezial wichtige Wörter und Redemittel dafür vor. Außerdem informieren wir Sie über Wahlen und das politische System in Deutschland. Viel Spaß nun bei den interessanten Dialogen und Übungen.